könnt ihr euch nie entscheiden. Dort herrscht Chaos. Die Nerven der Darsteller liegen vollkommen blank. Keiner scheint zu wissen, was zu tun ist. Höchste Zeit, dass jemand für Ordnung sorgt. Hey! Was soll das? Ihr zeigt euch hier wie die Kleinkinder. Vielleicht ist Miss Cornfield deshalb weg, weil sie nicht mehr mit ansehen konnte, wie wir die ganze Zeit aufeinander rumhacken, anstatt zusammenzuarbeiten. Ihr wollt doch auch irgendwann ein magisches Tier. Und ihr wollt, dass wir eine magische Gemeinschaft sind. Dann benehmt euch auch wie eine Gemeinschaft. Vielleicht kommt Miss Cornfield dann zurück. Was heißt das jetzt? Dass jemand Ordnung in diesen ganzen Mist bringen muss. Ich bin dafür, dass Ida wieder die Regie übernimmt und dass alle auf sie hören. Auch du. Jos Ansage sitzt. Helene schluckt jeden Kommentar hinunter. Jo lächelt Ida an. Was sagst du? Die ist noch nicht ganz überzeugt. Da löst Jo das Problem ganz einfach mit einer Abstimmung. Wer ist dafür, dass Ida wieder die Regie übernimmt? Ich auch. Die ganze Klasse, mit Ausnahme von Helenes Clique natürlich, reißt die Arme in die Höhe. Das genügt Ida. Sie ist sofort wieder Feuer und Flamme, wirft ihre Tasche in die Ecke und stürmt auf die Bühne. So, und jetzt Generalprobe. Ihr Mägde, auf die Tische kommen Besteck und Kerzen. Und Räuber machen auf Position. Und jetzt räumen wir das ganze Chaos hier auf. Während Ida in Windeseile Ordnung in das Chaos bringt, beobachtet Miss Cornfield ihre Schüler heimlich aus einem Versteck hinter den Kulissen. Sie lächelt und scheint sehr zufrieden damit zu sein, wie sich die Dinge entwickeln. Auf dem Schulhof ist Wondraschek gerade mit einem der Löcher beschäftigt. Missmutig schaufelt er den aufgeschütteten Haufen zurück. Doch etwas ist komisch. Der Sand versickert wieder und wieder, wie in einer übergroßen Sanduhr. Das Loch lässt sich einfach nicht füllen. Der Hausmeister ist verwirrt. Ein herumliegendes Frisbee bringt ihn schließlich auf die rettende Idee. Schnell packt Wondraschek das Spielzeug auf das störrische Loch und schaufelt den Sand darüber. Es klappt. Das Loch bleibt zu. Endlich ist es soweit. Der große Abend beginnt. Die festlich gekleideten Gäste strömen über den roten Teppich in die Schule und nehmen ihre Plätze in der Aula ein. Unter ihnen ist auch die Schulrätin, eine elegante Dame, die fast noch strenger dreinblickt als Direktor Siegmann. Hey! Idas Mutter ist auch schon da. Voller Vorfreude nimmt sie in einer der vorderen Reihen Platz. Hinter der Kulisse herrscht reges Treiben. Ida schwirrt munter umher, kümmert sich um die letzten Kleinigkeiten und